WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, Freitagnacht. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freitemennacht heute. Gerne könnt ihr anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht, Juliane, 58. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Jetzt bin ich ja doch wieder ein bisschen aufgeregt. Um was geht's denn? Ich habe lange überlegt, ob ich mich nochmal melde bei dir. Wir haben vor 7 Jahren schon mal miteinander telefoniert. Vor 7 Jahren? Ja, das ist schon eine Weile her. Ja. Und ich weiß auch, vor ein paar Wochen war das Thema dran mit Jungfrau. Ja, und damit rief ich auch an zu diesem Thema schon mal, weil ich noch nie mit einem Mann sexuell zusammen war, eine eigene, sehr erfüllte Sexualität gelebt habe und auch... Moment, stopp. Du warst noch nie mit einem Mann zusammen, hast aber eine erfüllte Sexualität gelebt. Ja, ja, die hatte ich, da haben wir uns damals sehr intensiv drüber unterhalten, auch mit mir selber halt, ne? Mit dir selber halt, genau. Genau, und dann hatte ich eben auch zum damaligen Zeitpunkt einen, sagen wir es mal so, einen erotischen Hobbymann an der Seite. Wir haben aber eben keinen Geschlechtsverkehr gepflegt. Einen erotischen Hobbymann. Schöne Formulierung. Also ein verheirateter Mann und er hat mit mir das gelebt, was seine Frau nicht wollte, also die Sus getragen und oral und solche Geschichten halt. Kein Geschlechtsverkehr. Und dann hatte ich die Überlegung, ich möchte doch irgendwie mal erleben, wie sich das anfühlt, so einen echten Penis in der Scheide zu haben. Und dann war die Überlegung, ob ich es mit ihm mache oder mit dem Gigolo, und da hattest du mir geraten, das doch eher mit dem Gigolo zu machen. Und wenn ich es gemacht hätte, sollte ich mich mal wieder melden. So, es ist eine Weile vergangen. Ich habe mir das dann wirklich mit einem Gigolo gegönnt. Ja. Also es kam nicht bis zum Alleräußersten. Es kam dann so weit, dass ich vielleicht 5 Zentimeter den Penis in mir gespürt habe, was ich auch ganz fantastisch und toll fand. Und dann hat er leider ziemlich schnell abgebrochen und sagt, er wird unten von der Escort-Dame abgeholt und muss ganz schnell da runtergehen. Und er würde sowas nicht wieder machen. Er hat das erste Mal getan. Also ich du Arme, da machst du es einmal und dann sowas. Also ich sag mal, ich bereue es nicht. Ich fand es auch ganz toll für mich und kann das auch nur jedem empfehlen, sich zu gönnen, wenn die Frau einfach keinen Partner hat. Wann war das mit dem Gigolo? Wie bitte? Wann war das mit dem Gigolo? Ja, das sind jetzt 6,5 Jahre her. Ach so, doch, auch schon wieder so lange. Ja, ja, und ich habe auch viel drüber nachgedacht. Und. Aber wenn es dir damals vor 6 Jahren schon so gut gefallen hat, dann hättest du doch sicher genügend Gelegenheit gehabt, bis heute das nochmal und vielleicht sogar richtig zu erleben. Also ich sag mal, mit einem Gigolo, das ist natürlich ein Kostenpunkt. Okay, aber vielleicht mit jemand anderem. Ja, und da ist eben, ja, ich hatte das ja auch mit der Kirche, also ich bin sehr, sehr streng christlich erzogen und für mich gehört eigentlich das Sexuelle in eine Ehe rein. Ja. Und ich hatte auch vor vielen Jahren, vor 20 Jahren, meinen Freund, der war eben auch echte Jungfrau. Und es kam nie dazu, obwohl wir dann schon zusammengelebt haben, aber er wollte irgendwie nicht und wollte sich auf was freuen. Damals wäre ich allerdings schon bereit gewesen, weil ich eigentlich der Meinung war, wir bleiben zusammen. Okay, aber du willst mir doch nicht sagen, dass du jetzt keinen Sex nochmal versucht hast mit einem Mann zusammen, wegen der christlichen Prägung? Naja, ich sag's jetzt mal so, für mich ist der Geschlechtsverkehr was sehr Heiliges. Das ist was Besonderes und für mich... Ist das mehr als Oralverkehr? Ja. Warum? Und für mich braucht das irgendwie einen geschützten Rahmen, wo ich Vertrauen haben kann, eine Verlässlichkeit, wo auch was ranwachsen kann. Das ist für mich nicht nur einfach eine Nummer, die da durchgezogen wird, sondern für mich gehört einfach der Mensch mit dazu. Auch mit. Sehr nett gesagt, aber dir entgeht so viel. Wie bitte? Ich sag, das ist sehr nett gesagt und sehr ehrenwert gesagt, aber dir entgeht so viel. Das muss man ja nicht ausschließlich in diesem heiligen Raum praktizieren, sondern man kann das ja auch mal die Sexualität der Sexualität wegen und des Spaßes wegen so sehen. Ich muss hier aber noch was fragen zu dem Gigolo. Das macht mich ja völlig fertig mit Nerven. Da bezahlst du arme Frau, also nicht arme Frau im Sinne, sondern da bezahlst du dem den Lohn Und dann bricht der frühzeitig ab, oder wie? Ja, okay, es war ein bisschen frustig, ne? Das war, und du hast den vollen Preis bezahlen müssen? Mhm. Weißt du noch, wie viel? Bestimmt. Ja, für 2 Stunden 400 Euro. Aber in den 2 Stunden ist es nicht zum richtigen Geschlechtsakt gekommen? Nein, wir haben nur geredet, weil beide aufgeregt waren wie sonst was. Weil er ja auch das erste Mal das gemacht hat. Ja, genau. Ach Mann, das tut mir aber leid. Also ich bereue es nicht, ne? Ich bereue es auf keinen Fall. Und seither hast du wieder nur Sex mit dir? Ja, also jetzt kaum noch, weil ich jetzt am Verwelken bin sozusagen. Naja, mit zarten 58, da verwelkt man noch nicht. Ich meine, ich würde mir schon wünschen, einen Partner irgendwie zu haben, einen verlässlichen Partner, wo sowas gedeihen kann und auch wachsen kann und gepflegt wird. Juliane, wie kommt das? Wenn du solche Ansprüche hast, dann könnte man ja sagen, okay, dann ich mache halt keine Sexualität nur der Sexualität wegen, sondern ich suche mir wirklich einen Partner, den ich lieben kann. Wie kommt es, dass du keinen findest? Das weiß ich auch nicht. Du bist doch eine nette Frau. Ja, das sagen viele auch, ja. Wie bist du jetzt noch immer ein bisschen auf der Suche nach einer Liebe? Also ich sag mal, ich habe es aufgegeben. Na, entweder lasse ich mich finden. Mhm. Also ich bin ja viel draußen, bewege mich auch in öffentlichen Räumen. Ich habe so das Gefühl, ich spreche nicht auf Männer an. Ich bin nicht so der Typ, wo die Männer dann sagen, oh ja, die interessiert mich oder irgend sowas. Das bin ich einfach nicht. Ich bin mehr so ein schüchterner Typ. Zwar sehr nett und sehr lieb, die unterhalten sich auch gerne, es wird sich auch gerne mit mir unterhalten, aber mehr ist einfach nicht da, es ist kein Interesse einfach da. Und der Hobby-Erotiker von damals, den gibt's nicht mehr? Ja, das ist nämlich genau auch noch so ein Punkt. Der hätte es ja nicht gewusst, ne, dass ich das mit dem Gigolo mache. Ich weiß noch, dass er mich kurz drauf später mal wieder anrief, eben weil vieles auch telefonisch dann so lief, mit Telefonsex, wo ich dann irgendwann auch keinen Bock mehr hatte. Und dann hat er mich irgendwann mal gefragt, ob ich denn noch die Regel bekäme. Mhm. Und ich sage nein. Und dann haben wir uns ein paar Monate später nochmal irgendwann zum Essen getroffen und da hat er nur zu mir gesagt, ja, ich sei jetzt eine alte Frau geworden. Und dann war es das. Ach, wie ungehörig. Ja. Wie, der sagt zu dir, du bist eine alte Frau geworden, du interessierst mich nicht mehr sexuell, weil du keine Regel mehr hast? So ungefähr. Was ist das denn für ein Heini? Ja, und ich habe so das Gefühl, wenn die Frau irgendwie sozusagen über die Wechseljahre drüber weg ist, dann wirkt sie auf Männer nicht mehr so erotisch oder was weiß ich. Oder sie denken, die Frau will nicht mehr so richtig. Mhm. Klar, es gibt auch Probleme, ne? Das begleitet ja viele Frauen, wenn die älter halt werden. Mhm. Verändert sich ja auch genital einiges halt. Und vielleicht haben die einfach keinen Bock, darauf einzugehen, keine Ahnung, und suchen sich dann wieder was anderes. Was Jüngeres. Ja, genau. Ja. Ne? Und das ist auch eine Sache, die mir schon ein bisschen wehtut, das sage ich ganz ehrlich. Ne? Klar. Das ist auch verständlich, dass das wehtut. Ja, und da ist es dann einfach schade, wenn man dann in einem bestimmten Alter ist, dass man eben doch nicht eine verlässliche Freundschaft hat oder. Du hattest in deinem ganzen Leben nie eine große Liebesbeziehung? Doch, eine hatte ich. Das war die Liebe auf den ersten Blick. Mhm. Wie lange hat die gehalten? Also insgesamt kannten wir uns 6 Jahre und ich war dann auch, beziehungsweise er hat mich zu sich geholt, aber von dem Zeitpunkt an, wo ich bei ihm gelebt habe, ging die Sache so gut wie auseinander. Er wollte noch, dass wir heiraten, aber nächsten Tag ging die Sache schon auseinander. Aber selbst bei dem, wo ihr so lange miteinander zu tun hattet, gab es keinen Geschlechtsverkehr? Nein, er wollte nicht. Also ich wollte nachher irgendwann schon mal. Ne? Ach so. Mhm. Ich konnte es kaum noch aushalten und habe ihn auch angesprochen. Irgendwann hat er erst gemeint, ja, ich könnte ja schwanger werden. Ich sage, ja, na und? Da kann man doch x-fach vorbeugen. Mhm. Und dann, wie ich auch schon bei ihm lebte, habe ich das nochmal angesprochen. Und habe gemeint, ach, es wäre doch schön, wenn man sich noch auf was freuen kann. Da hast du aber wirklich Pech, dass du da wieder einen komischen Typ gestoßen bist. Ja, genau. Da wohnst du schon mit dem zusammen und der Esel will nicht mit dir schlafen. Genau. Mann! Sag mal, und der Hobby-Erotiker, wieso ist es da nicht zum Geschlechtsverkehr eigentlich gekommen? Nee, der hat sich dann nie wieder gemeldet. Das ist schon klar. Nee, also während ihr Kontakt hattet, meine ich. Warum da nicht? Weil er sagt, das andere ist eigentlich viel schöner. Das drumherum, als nur dieser GV. Ja, aber der GV ist auch schön. Ich glaube, du hast auch wirklich ein bisschen Pech, Juliane. Ja, wahrscheinlich. Ich meine, ich konnte den Typ nicht so gut riechen. Aber er sagte das auch, stimmt. Das war nicht schlecht mit mir. Ne? Er sagte das noch, und ich sage auch ehrlich mal, der hatte Ahnung. Der wusste schon ganz gut, wie man mit einer Frau umgeht. Mhm. Da habe ich jetzt nicht so Pech gehabt, auch wenn ich ihn nicht riechen konnte. Aber also, er ist mit mir... Er hat es eigentlich nur aus Eigennutz gemacht. Ne? Wenn er sozusagen befriedigt war, dann ist er aufgestanden und ist nach Hause gegangen und ich dann hing da mit meiner Erregung hier rum. So sind die Kerle. Wie, der hat dann seine Damenunterwäsche bei dir getragen und ist durchs Wohnzimmer? Der hat die Sus mitgebracht. Ja. Na, und ich durfte die dann anziehen. Ach so, du musstest sie anziehen. Ja. Er hätte sie angezogen. Naja, gibt's ja auch. Nee, ich habe die dann angezogen. Das hat mir auch Spaß gemacht, ne? So mit High Heels durch die Wohnung zu gehen und so schön schöne Dessous und so. Ja, das war schon schön. Und dann saß er irgendwann nackig daneben und dann habt ihr euch ein bisschen vergnügt. Genau. Mensch, Juliane, mich macht's ein bisschen traurig, dass du sagst, ich hab's aufgegeben. Ja. Mann. Ja. Ja. Ich habe aufgegeben und finde schade, dass ich eben bis heute nie einen Partner gefunden habe, mit dem ich das richtig teilen kann, dieses Hobby auch, ne? Was meinst du, wie viele Männer, vielleicht auch in deinem Alter, ein bisschen älter, ein bisschen jünger, so unter deutschen Dächern leben, die genau in einer solchen Sehnsucht sind wie du? Und die Frage ist immer, wie findet man sich? Ja, das ist genau der Punkt. Mhm. Internet, hast du Internet? Nein, habe ich nicht. Ja, schade. Ich habe mich mal noch in einer anderen Szene umgetrieben, das war eine Tantra-Szene, aber das ist genau das Gleiche, nur mit einem anderen Touch. Ich habe leider kein Internet, also ich finde es eigentlich immer besser, im öffentlichen Leben Menschen zu begegnen. Ja, aber vor allem, ich bin ein Mensch, ich möchte auch Menschen begegnen, ja. Nicht nur aussortieren nach Foto oder irgend sowas, sondern wirklich... Da musst du zum Tanztee gehen, wenn es das bei euch gibt, wo du wohnst. Tanztee? In den großen Städten gibt's. In Berlin gibt's das im Café Käse. Immer noch. Ganz große Tradition. Aha. In Köln weiß ich gar nicht. Wohnst du in einer größeren Stadt? Ich wohne in einer mittleren Stadt. Ja, da wird's das nicht geben. Das sind so Tanzveranstaltungen nachmittags für Leute im etwas fortgeschrittenen Alter. Und dann trinkt man Tee und Kaffee und dann wird Musik gespielt. Und also ganz altmodisch, aber irgendwie nett. Das war eine gute Idee. Ja, ja. Guck doch mal, vielleicht gibt's doch irgend sowas bei dir in der Nähe. Ich meine, in Köln war ich ab und an mal zur Kuschelparty. Zu einer Kuschelparty? Ja. Was ist das? Das gibt's so in Köln ganz groß. Ja, guck mal, das weißt du mehr als ich. Ja. Wie, da geht man auf eine Party und alle kuscheln? Ja. Nein. Also das ist auch gelenkt, ne? Das ist kontrolliert. Also, es dürfen keine erotischen Zonen berührt werden. Es gibt auch keinen Flüssigkeitsaustausch. Aber das ist was ganz Tolles, wo man einfach auch Menschen berühren kann und sich berühren lassen kann. Und das ist ganz toll. Wie viele waren da, als du da warst? Also ich habe es vielleicht 2-3 Mal gemacht. Ja. 40 bis 50 Leute sind dann da. So viele. Und im Alter von bis ungefähr? Ich glaube von... Oh, ich habe da nicht so genau geguckt, aber ich würde mal sagen, so von 20 bis 70. Von 20 bis 70. Und liegen die dann auf Matratzen? Oder? Also, es gibt ja auch in mehreren Städten schon. Also es ist so, dass erstmal so Begegnungsübungen einfach so sind mit Kontakt und Berührung. Und dann werden Gruppen ganz wild zusammengestellt. Also man kann sich nicht die Leute aussuchen. Und dann entstehen irgendwann Vierergruppen. Und dann gibt es dann so Berührungsspiele, die eben auch geführt sind. Und dann geht es irgendwann ins offene Kuscheln über. Und dann ist es immer wichtig, dass jeder damit einverstanden ist. Ja, ne? Natürlich. Also man liegt dann nur nebeneinander und spürt oder berührt sich, je nachdem. Man aber keine unsittlichen Berührungen? Nein, da wird aufgepasst. Mensch, Julian, du bist ja schon aktiv, du gehst schon zu Kuschelpartys. Es ist jetzt schon vor 2 Jahren her, wo ich das letzte Mal dort war, aber ich fand das schon toll, ne? Also, guck mal in Richtung Tanzcafés. Gute Idee. Vielleicht wäre das noch was. Ich möchte dich einfach ein bisschen ermutigen, noch weiter zu suchen. Du bist noch nicht alt genug, um aufzugeben. Ich glaube, das ist man eigentlich nie, aber mit 58 schon mal auf keinen Fall. Ja, es ist einfach heftig, ne, wenn das so kommt mit den Wechseljahren. Ja, Frau ist irgendwie nicht mehr so in der Attraktivität, sondern man sexuell vielleicht. Ich muss leider Schluss machen, Juliane. Wir unterhalten uns schon so lange. Stimmt, aber ich wollte mich nochmal ganz herzlich bedanken bei dir, weil du eine ganz tolle Begabung hast und wie achtsam du mit den Menschen redest und Dankeschön. Auch zuhörst, so respektvoll. Und ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft und hätte auch gerne ein Autogramm, wenn das machst. Sehr nett von dir. Und natürlich, wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Und dir wünsche ich wirklich von ganzem Herzen einen sehr netten Mann, in den du dich verlieben kannst und der sich auch in dich verliebt. Ach, das ist ganz lieb. Liebe Juliane, wir melden uns gleich wieder bei dir. Ja. Du legst auf. Ganz herzlichen Tschüss. Dank. Tschüss. Ciao. Tschüss. Kuschelpartys in Köln. Das ist ja ein Ding. Kuscheln, da muss ich mich jetzt mal erkundigen. Da würde ich ja gerne mal zugucken. Ich weiß nicht, ob ich da mitmachen würde. Ich glaube, ich würde eher nicht mitmachen, aber ein bisschen spinksen schon. Hier ist Peter. Peter ist 65. Guten Morgen, Peter. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Hallo, Peter. Freue mich, dass du da bist. Ja, ich auch. Endlich mal durchgekommen. Ja. Weswegen hast du angerufen, Peter? Ja, ich wollte dann am Mittwoch schon versucht, kam nicht durch. Zum Thema Pervers. Zum Thema Pervers und so. Jetzt bin ich gespannt, was du mir erzählst. Ja, ich bin oral verwöhnt und Aufnahme mit Schlucken. Du bist Oralverwöhner? Ja. Mit Aufnahme und Schlucken? Ja. Du gestattest, dass ich das interpretiere. Ich gehe davon aus, dass du schwul bist. Ich bin bisexuell. Du bist bisexuell. Okay, aber wir reden jetzt Oralverkehr mit Männern. Mit Männern, ja. Ja, da bist du ein großer Freund von und du bist ein Freund davon, den Samen dann auch zu schlucken, ja. So müssen wir es dann auch ausdrücken, ja. Ja. Das ist dein perverser Fetisch. Ja, weil ich selber brauche nicht angefasst werden und so weiter, sondern ich bin nur darauf eben. Ach so. Erpicht. Also wenn du Sexualität lebst, dann interessiert kannst du angezogen bleiben währenddessen. Ja. Und willst nur bei den Jungs das machen, worüber wir gerade gesprochen haben? Ja, die kommen und machen quasi nur die Hose auf und dann mache ich die fertig. Wie lange machst du das schon? Ja, seit meinem 15. Lebensjahr. Ach so. Und das war immer so verfeinert, dass du nur interessiert bist an dem Oral? Ja, ich bin damals mal mit einem älteren Herrn, Nachbar und so, der hat mich verführt. Wir hatten so 6 Spielchen zusammen und da haben wir uns auch nur gegenseitig oral verwöhnt und da hatte ich mal mit geschluckt, also Aufnahme und seitdem mag ich das. Du bist solo, da gehe ich von aus, oder? Bitte? Du bist solo. Ich war 38 Jahre verheiratet, meine Frau, die ist jetzt Dezember 3 Jahre tot. Ah, und während der verheiratet? Während habe ich es auch gemacht. Und ich weiß, da bin mir so, da war es meistens, wenn ich Frust hatte. Mhm. Ich habe mit dem Selbstwertgefühl zu tun, das mir fehlt. Aber das hast du wahrscheinlich ganz heimlich gemacht. Ja, heimlich. Da bin ich dann zum Parkplatz gefahren, wenn ich weg konnte und habe da jemanden verwöhnt. Da war mein Frust weg. Da ging es mir wieder gut. Da war ich wieder glücklich. Das heißt, deine Ehefrau hat nie davon erfahren? Nein. Jetzt muss ich erstmal groß Alarm schlagen. Ich bin gerade darüber so hinweggegangen. Ich weiß. Du weißt, was ich jetzt sage, ne? Welche? Ja, ist mit Risiko verbunden. Ach, ist nicht gerade ungefährlich. Und du hast die ganze Zeit, während die HIV-Geschichte auf Hochtouren lief, hast du das geschluckt? Einfach so? Ja. Und du hast Glück gehabt? Ja, ich bin ja mehrmals operiert worden und so weiter, war öfters im Krankenhäuser. Und dann haben die mich gefragt, ob die auch einen HIV-Test machen können. Ich sag jederzeit. Und nie was gewesen. Dann hast du großes Glück gehabt. Auch nicht Hepatitis C. Nee, nix, gar nichts. Aber du hast natürlich deine Frau mit reingezogen in dein großes Risiko. Ja, klar. Aber da habe ich nicht drüber nachgedacht. Hast dir wenigstens danach die Zähne geputzt? Ja, klar. Ich wieder zu Hause war, sofort. Was sind das für Männer, mit denen du das machst? Egal, welchem Alter und so, das war mir egal. Von 18 bis 60. Und es gibt genügend Männer, die genau das dann auch so wollen. Die wollen gar nicht an deinen Geschlecht sein? Ja. Es gibt viele, die ich so in diesen Chats kennenlerne, also treffe, mit denen ich mit denen schreibe. Mhm. Und weil ich bin schon 65 und ich wiege 180 Kilo. Oh. Vielen bin ich dann auch zu schwer und so. Manche mögen es, manche nicht. Die finden ja deinen Pimmelmann gar nicht. Doch, der ist noch groß. Der ist noch groß genug. Naja, ich meine bei der Fülle, bei 180 Kilo. Doch. Ja. Die müssen ja auch nicht, wenn sie mich wollen. Nee, ist klar, ist mir schon klar. Das heißt, du bist heute auch wirklich noch immer richtig aktiv. Ja, ich bin jetzt seit gut 4 Monaten im Altenpflegeheim und habe dann mein Einzelzimmer und die Schwestern wissen, dass ich bi bin und die wissen, dass ich auch die Kontakte hinbekomme. Wenn also jemand kommt, sage ich Bescheid, ich kriege Besuch, dann fertig, kommen die auch nicht rein. Das ist ja auch bizarr, dann kommen die ins Altenpflegeheim, blasen dir locker ein und gehen sie wieder nach Hause. Ja. Nee, du bläst den ein, so rum, entschuldige. Ich bläst den ein und bei manchen mache ich dann auch da war zum Beispiel zuletzt mal ein 20-Jähriger bei mir, da habe ich eine erotische Massage gemacht, dann habe ich den verwöhnt. Fließt da irgendwie Geld? Nein. Nein, das ist, die Jungs wollen das so und die sind da... Die wollen das so und da fließt kein Geld. Echt, da kommt ein 20-Jähriger zu dir ins Altenpflegeheim und lässt sich von dir massieren und von dir Oralbefriedigung und geht er wieder nach Hause? Ja. Das, weil ich habe viele kennengelernt, das auch heterosexuelle. Ja. Denn wenn sie die Freundin oder Frau das nicht macht, oral befriedigen und so weiter mit Aufnahme und so, und die suchen das, dann kommen die zu mir. Wenn du das heute noch machst, immer noch machst, bist du dabei dann auch erregt? Ich bin erregt, aber ich brauche keinen Orgasmus quasi. Onanierst du denn dann danach, wenn die Männer weg sind? Nein, auch wenn nicht. Die weg sind, ist es bei mir auch vorbei. Ach so. Also ich bin ja schon befriedigt alleine durch die Aufnahme. Also, ich verstehe, da passiert auch ganz viel im Kopf bei dir. Ja, ja? Sehr viel. Wieso bist du sehr im alten, wieso bist du in einem alten Pflegeheim? Weil meine Frau jetzt, Nikolaus, vor 3 Jahren verstorben ist. Ja. Und ich wollte immer zu, ich komme nicht klar alleine. Ach so. Ich habe alleine gewohnt und bin nicht mehr rausgegangen und so. Da fühlst du dich da aufgehobener und besser betreut. Ich kann alleine nicht bleiben, weil dann mache ich vielleicht auch mehr Dummheiten oder was. Mhm. Und kommst du denn da? Ich habe angefangen zu trinken und so, das geht nicht. Ja, und fühlst du dich da jetzt wohl in diesem alten Pflegeheim? Ja, das ist nicht schlecht. Ich kümmere mich auch um die alten Leute hier und spiele mit denen, singe mit denen und so weiter. Ja, sehr gut. Hast du eine Aufgabe? Ich sehe da ja eine Aufgabe drin, mich mit denen zu beschäftigen. Mhm. Die Schwestern und so weiter, die sind alle sehr nett. Da ist wie eine Familie hier. Mhm. Muss ich sagen, die kümmern sich auch sehr gut um die alten Leute. Mhm. Und da fühle ich mich wohl. Sehr gut. Und du kannst dich auch noch, du bist nicht bettlägerig, du kannst dich ganz normal bewegen. Ja, ich habe einen Rollator und ich krieg jetzt einen Scooter für draußen. Ja. Ich kann schlecht gehen, aber so bin ich okay. Ja. Dann lass mal die Finger von den jungen Pflegern, wenn die kommen. Nee, das nicht. Da ist bei mir Tabu. Ich habe auch über 20 Jahre habe ich Toilettenwagenservice gemacht. Was hast du gemacht? Toiletten? Toilettenwagenservice auf Veranstaltungen und so. Ach du lieber Gott, da warst du ja an der Quelle. Ja, aber das war für mich Tabu. Also während der Arbeit ist da nichts gelaufen? Nein. Sehr gut. Das war für mich wie so ein Tabu. Das habe ich ausgegrenzt. Also du rekrutierst die Männer alle aus dem Internet? Ja, klar. Ja. Jetzt, seitdem meine Frau tot ist, da gucke ich in die Chats nach. Ich habe kein Auto mehr und so weiter. Ja. Früher bin ich immer auf die Parkplätze gefahren. Also das ist wirklich ein Fetisch, was du da gerade beschreibst. Findest du dich, wir hatten ja die Sendung pervers genannt, findest du das pervers? Ja, für mich, ich selber nicht so, ne, aber viele. Mhm. Ja. Viele sagen, gerade wegen der Aufnahme mit, ne, ich bin da quasi, wie jetzt zum Beispiel bei der Sendung am Mittwoch, da war ein Anrufer, der hat erzählt, dass der im Zug oder so vor seinen Freunden eben sich entblößt. Das glaube ich war nicht an diesem Mittwoch, aber egal. Ja, kann sein. Mhm. Ja, der hatte ja das Perverse, wo er sagt, er mit seinen Fußballfreunden und so weiter. Ach so, natürlich, ja klar. Nein, im Zug. Ich habe im Zoo verstanden. Im Zug, genau. Zug. Ja, genau. Und da habe ich schon im Hintergedanken, Mensch, Kinder, wenn du da leben würdest, würdest du dich direkt hinkriegen und den fertig machen. Ja, Peter, du solltest ab und zu mal Zug fahren. Ja, aber das geht ja nicht mehr so. So bin ich ja auch schon, aber sowas habe ich noch nie erlebt. Ne? Ja. Lieber Peter, danke. Aber dann. Ich danke für deinen Anruf und für deine offenen Worte. Ich wünsche dir alles Gute. Ich dir auch. Ja, und vor allen Dingen bleib gesund. Und du auch. Oder bleib stabil und lass es dir gut gehen in dem Heim. Ja, das sowieso, Domian. Ne? Alles Gute, Peter. Danke dir. Tschüss. Ne? Ciao. 1:25 Uhr. Hier ist Sabine. Sabine ist 52. Guten Morgen, Sabine. Ja, guten Morgen, Domian. Sabine, über was reden wir beide? Weil das Thema vorhin, die Dame hat es auch gehabt, mit dem Sex. Ja. Und ja, bei mir ist eigentlich ganz lustig. Mhm. Erzähl. Ich hatte am 25. und 26. Oktober 1997 mit meinem Mann Sex. Und da ist unser Kind entstanden. Ja. Und dann nie mehr. Ja, also einmal Sex miteinander. Also zweimal, nein, zweimal. Zweimal Sex miteinander. Ich hatte einen Eisprung, ich wusste das. Hat sofort geklappt. Und dann nie wieder? Nie mehr. Bist du heute mit dem Mann noch zusammen? Ja, wir sind verheiratet. Warum hattet ihr nie wieder Sex? Also, ich bin ein Mensch, der kann ohne Sex auskommen. Wenn ich aber einen Partner habe, der gerne Sex macht und vielleicht da auch gut ist, bin ich begeistert. Krieg auch einen Orgasmus sehr schnell. Aber ich bin so angespannt durch alle anderen, durch viele Sachen, dass das bei mir wie weg ist. Aber Ich verstehe, wenn man angespannt ist und im Stress, dass es da mal nicht geht. Aber über Jahrzehnte ist man ja doch nicht angespannt. Es gibt ja, das lag eindeutig an ihm. Es lag liegt eindeutig an ihm. Das heißt, du wirst nicht scharf bei ihm. Kann das sein? Nee, bei ihm klappt nichts. Bei ihm klappt nichts? Aber gar nichts. Was heißt das? Kriegt er keine Erektion richtig, ja, oder wie? Ja, bei einer Frau nicht, wenn er... Ich glaube, wenn er sich befriedigt schon, aber bei einer Frau anscheinend nicht. Und bei den beiden Malen hat es geklappt? So. Aber schwer. Aber schwer. War viel Arbeit. Und ich meine, wie war das denn vor der Ehe? Habt ihr da auch nicht ein bisschen versucht, Sex zu machen? Nee, gar nicht. Ach. Ich habe das dann mal angesprochen. Wir waren, glaube ich, 1,5 Jahre zusammen. Oh. Ja, da hat er aggressiv reagiert. Aber Sabine, das ist ja doch ein ungewöhnliches Leben, ein ungewöhnliches Ehe- und Liebesleben, was du hast. Ist es auch. Bist du, wie beurteilst du? Mir fehlt es auch. Dir fehlt es? Ich denke schon. Bist du in all den Jahren mal auf den Gedanken gekommen, vielleicht fremd zu gehen? Ja. Hast du es gemacht? Nein. Warum nicht? Ich war mir dann unsicher. Das war mein Ex-Freund und das war Wahnsinn, der Sex. Also wirklich 2 Stunden und das war einfach Wahnsinn. Also früher hattest du mit dem Sex Ex-Freund, ja? Wie viel Mal überhaupt hattest du guten Sex in deinem Leben? Boah, Moment mal, bei 2 Männern. Bei 2 Männern? Also das war der eben. Ja, der besagte. Und noch mal einer vorher. Und reden wir da von 2 Mal dann oder hattest du mit den Männern mehrmals guten Sex? Ach, mit dem einen, der letzte, also vor der Ehe, da habe ich ja dann Schluss gemacht, täglich. Täglich? Also, wenn wir zusammen waren, täglich. Du hast es richtig, du weißt, was es bedeutet, guten Sex zu haben. Umso, auf jeden Fall. Umso seltsamer, Sabine. Ich kriege auch schnell einen Orgasmus, also bei mir hat der Mann kein Problem. Umso komischer für mich, dass du das jetzt all die Jahre ausgehalten hast. Ich weiß es nicht, ich weiß es selber nicht. Was verbindet dich denn mit deinem Mann? Schon eine gute charakterliche Art. Eine Freundschaft? Ja. Eine solide Freundschaft? Ja. Ich habe da auch schon viel drüber gelesen. Also sowas gibt es zwar anscheinend öfter. Ganz oft gibt es das. Und eigentlich habe ich auch gelesen, dass, und das denke ich auch, eine Ehe ohne Sex ist keine Ehe. Glaubst du denn, dass er auch nicht fremdgegangen ist? 100% nicht. 100% ist er nicht fremdgegangen? 100%. Bist du ganz sicher? 100%. Du sagst das mit so einer Vehemenz. Warum sagst du das mit so einer Überzeugung? Weil da die gleichen Probleme wären. Das liegt nicht an mir. Vielleicht ist der Knabe ja schwul. Das hat meine Tochter jetzt schon geäußert. Mhm. Wenn der mit Frauen so ein Gedöns hat, weißt du denn, wie das früher war, bevor du kamst? Da hatte er doch wahrscheinlich auch schon mal Beziehungen, wie das da lief mit den Frauen. Auch schlecht. Also der hatte nicht viele Frauen. Also ich habe mich ja schon ausgetobt und alles, also ich war schon, also nicht rumgehurt, aber ich habe schon meinen Sex gehabt. Aber er hat da auch keinen Sex gehabt. Dann könnte es ja vielleicht sein, dass er ein ganz, ganz geheimes Doppelleben mit Männern hat. Da ist er, wir haben zu viele Termine und ich sehe ihn ja dann auch erstmal im Haus vom Schwiegervater. Er geht einkaufen nach der Arbeit unter Umständen noch. Der hätte gar keine Zeit. Sagst du so? Guck mal, der Peter, der gerade angerufen hat, der fährt mal schnell auf den Parkplatz, auf die Autobahn und dann zack, zack. Aber das kannst du dir bei ihm nicht vorstellen. Nee, glaube ich auf keinen Fall. Jetzt bist du ja auch erst 52. Ja. Soll das jetzt praktisch 19 Jahre kein Sex. Soll das jetzt so weitergehen, bis du tot bist? Ich weiß es nicht. Ich habe eigentlich damit abgeschlossen. Ach, hast du keine Lust mehr? Bei mir ist es ziemlich weggegangen. Auch, also was mir ja jetzt recht ist in der Lage. Mhm. Wobei, es könnte ja auch sein, gut, das kann eine Mischung sein zwischen Hormonumstellung und dass du dich an die Situation gewöhnt hast. Ich glaube, ich habe mich gewöhnt dran. Aber man weiß nicht, was passieren würde, wenn jetzt plötzlich ein Kerl vor deiner Tür stand, vielleicht der Ex-Lover von damals, und dich nochmal verführen würde. Vielleicht würde alles wieder aus dir rausbrechen. Man weiß es. Könnte ich mir vorstellen. Könnte ich mir schon vorstellen. Aber du bist erstmal entschlossen, so weiterzuleben. Ja, ich habe mich eigentlich damit abgefunden. Das ist leider so. Mhm. Ich habe da auch, man liest dann auch, oder ich... eigentlich funktioniert eine Ehe ohne Sex nicht. Ja, eigentlich nicht. Eigentlich und, ist es unglücklich. Eigentlich gehört es dazu. Ja. Gibt es denn zumindest Erotik zwischen euch beiden? Streicheln, ein bisschen kuscheln, sowas? Sehr wenig. Auch wenig. Sabine, ich sag dir erstmal was. Wenn es für dich eine Gelegenheit gibt, finde ich das moralisch völlig vertretbar, wenn du es mal ja, machst. Das würde ich auch machen. Ja, mach es. Mach das es. Würde ich auch machen. Mach es. Wahrscheinlich. Ja. Und dann kann man immer noch weitersehen, wie du dich findest, wie du das findest und ob man daraus Konsequenzen zieht. Aber wenn sich eine Gelegenheit bietet, dann finde ich, da kann man mal fünf gerade sein nee, lassen. Nee, das wäre total human. Also das ja, wär, ja. Da würde ich gehe ja gar nicht fremd. Ja, ja. Ich kann ja gar nicht fremd gehen. Sabine. Mensch, ich würde dir auch eigentlich was ganz Tolles gerne wünschen. Nochmal eine erfüllte Liebe und eine Sexualität. Mhm. Ich meine, man sehnt sich ja danach, dass man sowohl als Partner einen guten Freund hat, aber auch einen tollen Liebhaber. Das ist das ja, Optimale. Ja, ne? Das sehnt man sich auch danach. Mhm. Also, wenn ich so in mich gehe und ehrlich in mich gehe, dann merke ich, dass es mir fehlt. Aber ich bin nicht ehrlich, ich tue immer so, als wenn es okay wäre. Sei dir bewusst, jedes Jahr, was weg ist, ist weg. Bitte? Ich sag, sei dir bewusst, jedes Jahr, was weg ist, das ist weg. Und du wirst immer älter. Jeder Tag. Jeder Tag, genau. Mhm. Jetzt wäre vielleicht noch eine ganz gute Zeit, das Ruder nochmal rumzureißen. Mhm. Je älter du wirst, desto schwieriger ist es. Ja. Aber das wirst du alles bedacht haben schon und bedenken auch. Ja, klar. Ich hab schon oft gedacht, oh Gott, von mir hat mal eine Freundin geäußert, oh, bei mir sind unten schon Spinneweben. Ja, ja. Das ja, ist ja. Bei mir auch. Eigentlich, wie alt ist deine Tochter? 18. Ja, gut. Guck mal, die ist bald aus dem Haus, die beginnt ihr neues Leben. Eigentlich könntest du dann auch ein neues Leben beginnen. Eigentlich schon. Mhm. Das machen viele Leute in dem Alter. Ja, klar. Denk mal drüber nach. Ich würde es dir wünschen. Ja, ich meine, man liebt natürlich auch seine Bequemlichkeit ja, und Umzug und ja, so weiter. Da muss man dann durch. Mhm. Dann ist Revolution angesagt. Mhm. Liebe Sabine, ich wünsche dir alles Gute, wie immer ja. Es auch ausfällt. Von Herzen alles Gute. Okay, ich dir auch, Domian. Wie lange geht's noch bis Ende? Bis zum 16. Dezember. Ah, der 16. Dezember. Und ganz geheim, kein Nachfolger irgendwie? Ist selbst nicht, wenn einer da wäre, würdest du es nicht sagen, gell? Nein, ich weiß es nicht. Es ist auch nichts entschieden und das sind auch ja. Das ist die Entscheidungen der Programmdirektoren. Da kann ich gar nicht ja, sagen. Ja, klar. Ja, klar. Gut. Gut, es muss ja auch so ein Typ sein, der passt, dass die Leute einschalten. Also absolut. Das, denke ich, ist sehr schwer. Ja. Weil die Leute sind an dich gewöhnt. Die sagen dann immer, nee, das ist nichts. Der Domian war einfach besser. Ach, man kann sich auch umgewöhnen. Also jeder Mensch ist ersetzbar. Also ja, da. Ja, das hat mein Chef immer gesagt. Ja. Liebe Sabine, alles Gute okay. Wünsche ich dir. Euch auch. Tschüss. Und dann Steam auch. Dankeschön. Denn. Tschüss. So, ihr Lieben, wo wir gerade beim Thema waren. Also die Sendung geht bis zum 16. Dezember. Das ist ihr. Viele von euch wissen das, die uns regelmäßig hören oder sehen. Danach, von Januar bis Ende April, gehe ich auf Talk-Tournee. Die Veranstaltung, die Tournee heißt Domian redet. Und ich tingle durch viele, viele Städte in Nordrhein-Westfalen. Wo genau, wann genau, wo man Tickets bekommt und so weiter, könnt ihr unter 1live.de sehen und könnt euch da schon schlau machen. Ich würde mich freuen, viele von euch dann vielleicht persönlich bei den Veranstaltungen sehen zu können. 1live.de, nähere Informationen zu Domian redet, unsere Tour nächstes Jahr. So, jetzt ist in der Leitung Jörn, stimmt das? Jan-Erik, hallo? Ja, hallo. Jan-Erik. Hallo. Grüße dich, 20 Jahre alt. Ja. Was ist dein Thema, Jan-Erik? Mein Thema sind meine Depressionen. Die äußern sich durch meine Essstörung, Schlafstörung, durch mhm. das selbstverletzende Verhalten und durch meine Selbstmordgedanken. Oh, das ist also viele Baustellen bei dir. Ja. Du bist ja erst 20 Jahre alt. Wie lange hast du die Depressionen schon? Ich schätze so, seit ich 15 bin ungefähr. Weißt du, gab es damals ein Ereignis, dass das vielleicht angestoßen hat? Es gab davor Ereignisse. Mein Vater ist abgehauen, wo ich 6 Jahre alt war. Mhm. Hat eine neue Frau dann kennengelernt. Mhm. Ist dann 900 Kilometer weit weggezogen. Mhm. Und meine Mutter hat Alkohol- und Spielprobleme. Ach. Und das zieht mich dann sehr runter. Ja, da warst du ja dann fast auf dich alleine gestellt. Ja. Oder gab es auch noch Geschwister, ältere Geschwister? Ein Bruder habe ich noch, 3 Jahre älter. Und hat der sich ein bisschen um dich gekümmert? Nee, auch nicht. So, seit 5 Jahren Depression. Dann hast du gesagt, Essstörungen, selbstverletzendes Verhalten und Selbsttötungsgedanken. Ja. Erzähl mir noch, Jan-Erik, bitte ein bisschen über deine Essstörungen. Wie genau sind die? Ich hatte mal 5 Tage nichts gegessen und davor auch mal ein paar Tage lang nichts. Nach wo ich 5 Tage lang nichts gegessen habe, habe ich mich dann selbst angewiesen in eine Klinik. Mhm. Dort war ich dann 6 Monate lang. Du hast 5 Tage nichts gegessen und bist dann in die Klinik gegangen. Ja. Nach 5 Tagen, gut, ist eine lange Zeit, aber da ist man noch nicht lebensgefährdet oder so. Nee, aber auf eine Psychostation. Ja. Psychotherapiestation. Ja. Sind die Essstörungen so, bestehen die darin, dass du immer wieder mal phasenweise gar nichts isst? Ja, daran besteht das. Und das ist immer noch so? Ja, öfter mal esse ich überhaupt nichts. Dann ganz wenig nur. Wie viel? Erzähl weiter. Ja, ein paar Tage esse ich dann mal nichts, aber nur sehr wenig. Mhm. Wie viel wiegst du? 60 Kilo. Bei einer Größe von? 1,80. Ja, gut. Ist noch im normalen Bereich. Geht noch. Bisschen. Mhm. Okay. Selbstverletzendes Verhalten. Was genau machst du da? Ich ritze mich da mit einer Rasierklinge. Wo ritzt du dich? Am Bein oder an der Brust. Wie tief ritzt du dich? Ich hatte schon Narben, die hätten genäht werden müssen. Sind aber nicht genäht worden? Nee. Das heißt, das blutet dann auch ordentlich, ne? Ja. Wenn du mir deine Arme oder deinen Oberkörper zeigen würdest, wie sieht der aus? Ist der Narben übersät oder vereinzelte Narben? Es sind schon so 20 Narben auf der Brust und auch so 40 auf dem Bein. Mhm. Am Bein, ja genau. Was machst denn du? Bist du Student, Schüler? Ich bin in der Ausbildung. Was lernst du? Fachkraft für Systemgastronomie. Fachkraft für Systemgastronomie. Muss man da in der Gastronomie arbeiten oder ist das ein Schreibtischjob? Das ist immer in der Fastfood-Filiale. Hast du da mit vielen Menschen zu tun? Ja. Wie schaffst du das? Ja, ich muss ja irgendwie schaffen. Ich brauche eine Ausbildung und brauche das Geld jetzt. Ich habe jetzt eine eigene Wohnung. Mhm. Irgendwie muss ich das schaffen. Ich stelle es mir allerdings sehr schwer für dich vor, mit den seelischen Belastungen dann jeden Tag 8 Stunden so einen Job zu machen. Ja, momentan habe ich aber Urlaub den ganzen Monat über jetzt noch, weil ich so lange im Krankenhaus war. Weswegen warst du im Krankenhaus? Wegen den Depressionen. Warst du und schon? Selbstverletzen. Ah, das heißt, du bist in Behandlung wegen der ganzen Sache. Ja, ich war 6 Monate in Therapie. Du warst jetzt 6 Monate in Therapie? Ja. Du kannst es ja gut beurteilen, was deine eigene Befindlichkeit anbelangt. Hat es dir gut getan und geholfen? Eigentlich hat es mir überhaupt nichts geholfen. Woran liegt das? Was glaubst du? Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Wahrscheinlich habe ich mich nicht genug darauf eingelassen oder so. Mhm. Hast du denn auch schon mal eine ambulante Therapie gemacht? Ich bin ambulanter Patient in einer ambulanten Station. Bist du? Schon lange? Ja. Seitdem ich aus der stationären Behandlung raus bin. Das macht mich ein bisschen ratlos, wenn du so eingebettet bist in medizinischen Behandlungen und es geht dir gar nicht besser, überhaupt nicht besser. Ja. Bist du denn da wirklich ganz, ganz offen, auch bei der ambulanten Therapie? Ja, bin ich. Ich habe auch einen Betreuer über eine Einrichtung. Mit dem treffe ich mich auch 2-mal die Woche. Mhm. Dem rede ich auch und mache Aktivitäten. Mhm. Bekommst du auch Medikamente? Ja. Den nimmst du auch regelmäßig? Ja, ich kriege 4 verschiedene. Ja. Jan-Erik, also das klingt ja eigentlich schon mal ganz gut. Aber irgendwas stimmt noch immer nicht. Irgendwas, eine Stellschraube muss noch verändert werden, damit es dir ein bisschen besser geht. Ja. Von was träumst du? Was ist deine Sehnsucht? Mal wieder richtig lachen zu können und eine feste Beziehung zu führen. Gehst du denn auch so unter Leute am Wochenende, wenn du frei hast? Ja, auch. Das heißt, du hast einen Freundeskreis? Ich habe eine ganz gute Freundin, die ich da auf Station kennengelernt habe. Mit der treffe ich mich dann. Ja, und was macht ihr dann so? Wir trinken Kaffee, gucken Fernsehen, gehen ins Kino. Ja, gut. Drehen miteinander. Ja, wäre auch ganz gut, wenn ihr vielleicht irgendwie wohin geht, wo noch andere Leute sind, die du dann auch kennenlernen könntest. Gehst du auch schon mal gerne in den Club, in der Disco? Ja, hab gleich gar einen gegenüber von meiner Wohnung. Hab ich nicht verstanden. Ich gehe gerne hin. Gehst nicht gerne hin? Wieder mal. Doch, und wieder mal. Ja. Klingt eigentlich auch ganz gut. Also du bist nicht völlig abgekapselt von der Welt und jetzt ziehst dich nach zu Hause zurück. Auch eine ganz gute Grundeinstellung. Ja. Jan-Erik, ich finde, du musst mit meiner Psychologin hier sprechen. Ja. Ich glaube, da muss man jetzt wirklich ganz gezielt mit viel Fachwissen rangehen. Du willst ja, das finde ich gut und du machst auch eine ganze Menge. Das ist auch sehr wichtig. Da fehlt vielleicht noch der eine kleine Anstoß, dass es dir besser geht. Und ich hoffe sehr, dass dir die Magdalena, meine Psychologin, die sehr erfahren ist, vielleicht dir da noch einen Tipp geben kann. Ja, okay. Lieber Jan, dann bitte ich dich aufzulegen und die Magdalena meldet sich gleich bei dir. Okay, danke schön. Von Herzen alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. 1.43 Uhr haben wir. Und ich möchte euch gerne unser Thema nächste Woche sagen, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Heißt unser Thema im Angesicht des Todes. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die knapp dem Tode entronnen sind, die vielleicht gerade mit dem Tod ringen, die täglich mit dem Tod zu tun haben, vielleicht mit einem Sterbebegleiter, die einen Angehörigen begleitet haben und gerne auch mit Menschen, die ein Nahtoderlebnis hatten. Also im Angesicht des Todes heißt unser Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und wie immer könnt ihr euch anmelden unter domian@wdr.de oder am Mittwoch vor der Sendung anrufen, während der Sendung anrufen, im Angesicht des Todes. Unser Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. So, ihr Lieben, weiter geht's mit Frank. Frank ist 47. Hallo Frank. Hallo Domian. Erstmal bin ich ein bisschen traurig, dass du bald aufhörst. Ich schaue schon sehr, sehr lange deine Sendung und finde sie bombastisch schön. Vielen Dank. Gut, das war mal so Thema nebenbei. Sehr nett von dir. Gerne. Also ich möchte die Öffentlichkeit, besonders die Schwulen, warnen vor dummen Sachen, die man machen kann. Also es geht da um mich persönlich. Ich hatte ein Erlebnis mit einem Freund, was sehr, sehr unschön war. Mhm. Und zwar haben wir uns gegenseitig, also er hat mir eine Spritze verpasst. Ein was? Eine Spritze? Eine Spritze im Penis. Und zwar nennt sich das Medikament SCART, um dass der Sex besser läuft. Ja, hat man dann eine bessere Erektion oder was? Die Erektion ist länger. Also man hat dann eine Erektion von 5 Stunden maximal. Und ja, wir haben das beide gemacht. Direkt in den Penis wird das rein, oben in die Eichel oder an der Seite? An der Seite. Eine klassische Spritze wird da eingesetzt. Richtig. Da schreien jetzt schon ganz viele Männer Aua. Ja, also ich war in den letzten 30 Jahren 30 Mal im Krankenhaus. Ich kann schon einiges ab. Okay, gut. Erzähl mal weiter. Was habt ihr dann gegenseitig gemacht und dann? Dann hatten wir Spaß miteinander und er ist dann später gegangen und die Erektion blieb über Nacht bei mir. Ja, und am nächsten Tag auch noch. Wie ohne, dass es mal ein bisschen sich erledigte? Richtig, also ich hatte eine Erektion, die dann immer mehr wehgetan hat. Ich bin zur Arbeit gegangen, kam von der Arbeit zurück. Wie, du, war bist, immer noch. Du bist mit Erektion zur Arbeit gegangen? Ich habe meine Hand in der Tasche gehalten, sodass man das hält, nicht auffällt. Das hält der Körper so lange auf, aus? Mich wundert das, dass es dann nicht sehr schnell zu gesundheitlichen Schäden kommt. Ja, das Thema kommt noch. Also ich bin ein sehr, sehr starker Typ. Ich kann sehr, sehr viel Schmerzen erleiden. Also was Spritzen betrifft, Krankenhäuser. Ich hatte schon etliche Operationen und. Okay, erzähl erstmal die Geschichte weiter. Die ganze also Nacht Erektion, tagsüber Erektion. So, und dann abends? Dann abends wollte ich schlafen und konnte nicht schlafen und bin dann nach 29 Stunden ins Krankenhaus gefahren, was auch sehr gut war. Also die haben mir dort aus dem Penis, weil ich ja einen Blutstau hatte, 1 Liter Blut entfernt. Ach, du Gott. 1 Liter, was äußerst schmerzhaft war, mit diversen Spritzen. Ich glaube, ich habe 7, 8 Spritzen bekommen in den Penis. Zuerst war eine Ärztin, die das gemacht hat, und dann kam der Oberarzt, weil sie nicht mehr mit klar kam. Sie war überrascht, dass nach einem 1/2 Liter Blut, was sie entfernt hatte, dass dann immer noch keine Besserung vonstatten ging. Und nachdem der Oberarzt da war und die ganze Sache etwas brutaler abging, das heißt, er hat die Spritzen richtig doll reingejagt und das Blut dann abgesaugt, wurde das zwar auch nicht besser, aber der Schmerz war weg. So, ich habe dann erfahren, dass es sein könnte, dass ich operiert werden muss. Du lieber Gott. 80% der Leute, die operiert werden, die sind dann danach impotent. Wie ging es denn? Mir ja, das so wurde gesagt. Bist du denn operiert worden? Ich bin noch nicht operiert worden. Ich soll mich zum Urologen begeben. Also ich wurde dann entlassen. Wann war diese dramatische Sache im Krankenhaus? Ja. Wann war das? Das war gestern. Ach, das war gestern. So frisch ist das alles noch. Ganz frisch. Ach so. Hatte ich jetzt nicht so kapiert. Und ich möchte halt alle Männer, egal ob sie schwul, hetero oder sonst was sind, davor warnen, wenn man sowas macht, dann nur unter Anweisung vom Arzt. Wie heißt dieses Teufelszeug? Scar? Skat nennt sich das. Okay, Skat. Also um Gottes Willen, Finger davon lassen, was immer das auch sein mag. Es ist ein Medikament, was zugelassen ist von den Ärzten. Wahrscheinlich für Menschen mit eklatanten Erektionsstörungen. Die ich auch habe. Also ich bin, wie er auch, mein bester Freund, wir sind beide HIV-positiv. In dem Fall läuft der Sex nun mal nicht mehr so gut wie sonst. Aber warum hast du nicht oder habt ihr nicht einfach zum blauen Pillchen gegriffen? Ich hab das ja auch schon gemacht. Also ich habe Viagra genommen, ich habe die nicht vertragen, ich habe Kopfschmerzen bekommen, ich habe Cialis genommen, Levitra und andere Medikamente. Und das letzte war Sildenafil. Ich habe, wenn ich unterwegs war im Club, also dann habe ich 3 Stück genommen im Laufe einer Nacht. Einer hat 100 Milligramm. Ich glaube, das ist ein Tick zu viel dann, eine Überdosierung. Wenn man 300 Milligramm. Hat sich auch da nichts getan bei mir. Und wie sieht denn jetzt im Moment dein Penis aus? Jetzt ist er schlaff. Zum Teil. Immer noch nicht? Was passiert denn, wenn da so viel Blut abgesaugt wurde? Muss doch immer zu wieder neues Blut einfließen und sich da irgendwie verklumpen? Oder wie kommt das? Die Frage habe ich mir auch gestellt. Also man hat mir nur gesagt, sie hätten, damit die Öffentlichkeit das auch weiß, man sollte dann nach 6 Stunden spätestens ins Krankenhaus fahren, wenn man immer noch eine Erektion hat. Du hast zu lange gewartet. Ich habe zu lange gewartet. Ich hätte. Also ist irgendwas kaputt gegangen in dem Penis? Irgendwelche Gefäße oder was? Das kann man noch nicht ganz genau abschätzen. Also ich werde das dann nächste Woche erfahren. Ich möchte ich dann auch gerne wieder nochmal anrufen und dir Bescheid geben. Ja. Das weiß ich noch nicht, was auf mich zukommt. Ich weiß nur, dass es ein dummer Fehler von mir war und ich möchte alle wirklich davor warnen, sowas eigenmächtig zu tun. Ich glaube, die Warnung ist gut rübergekommen jetzt, weil das sehr gruselig klingt, wenn man irgendwie sowas macht, nur mit ärztlicher Kontrolle und der Rat und so weiter. Wie tut dir das jetzt untenrum auch weh im Moment? Es geht. Also es ist nicht angenehm, es ist blau, es ist dick, es ist zum Teil immer noch Rektion. Aber ich komme klar, also ich habe nicht mehr diese Schmerzen, die ich vorher hatte. Ich konnte ja kaum laufen. Kannst du denn zur Toilette gehen? Kannst du pinkeln? Das klappt alles. Das klappt. Also, aber das ging doch wahrscheinlich den ganzen Tag nicht, als du die volle Erektion hattest. Doch. Doch. Das ging. Ja, natürlich. Ich hatte mal einen Vorfall, der mir äußerst peinlich ist, aber ich kann es ja kurz erzählen. Ich hatte mal einen Tripp bei mir eingefangen und hatte trotz dessen einen Samenerguss bekommen. Mhm. Okay, das ist ein anderes Thema jetzt. Was hast du gesagt? Wann musst du wieder zur Untersuchung ins Krankenhaus? Ins Krankenhaus erstmal gar nicht. Ich soll zum Urologen gehen, mir schnellstmöglich einen Termin geben lassen. Das werde ich auch nächste Woche machen. Ja. Und ich habe ja vom Hausarzt dieses Medikament verschrieben bekommen und ich werde aber das mit Absprache des Urologen ich werde mit ihm sprechen, meinem Fall gut ist oder nicht. Es kann sein, dass sich das jetzt von alleine und mit dem Medikament reguliert. Im schlimmsten Fall müsstest du operiert werden. Richtig. Im schlimmsten Fall könnte ich impotent werden und das wäre natürlich nicht so schön, wenn man... Mensch Frank, das ist ja eine krasse Geschichte, die du da erzählst. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Warnung, dass wir das in die Öffentlichkeit geben. Und dir wünsche ich natürlich, dass sich das jetzt von alleine wieder gibt und dass du auf keinen Fall operiert werden musst. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe das auch für mich. Ja, und alles Gute. Ich drücke dir die Daumen. Du kannst dich ja gerne, schick uns doch mal eine Mail nächste Woche und halt uns mal auf dem Laufenden. Mach ich. Wirklich, machst du auch, ne? Ist denn nur die Mailadresse bekommen? Ja, das ist einfach domian@wdr.de. Ach so, okay. Ja. Ganz lieben Dank und alles Gute für dich. Dankeschön, Frank. Tschüss, ciao. Ja, tschüss. Und hier ist Beate. Beate ist 62. Guten Morgen, Beate. Ja, hallo Domian. Hallo Beate. Ich möchte eigentlich was Schönes erzählen. Und zwar, ich bin vom 22. November bis letztes Wochenende zu einer Kreuzfahrt von meinem Lebensgefährten eingeladen worden. Durch die Karibik. Moment, vom 22. November? Ja. 22.10. Entschuldigung. Oktober. Entschuldigung. Ja, das kann auch nicht sein. Und wir sind erst am Sonntag wiedergekommen. Wo wart ihr? Wir sind von Düsseldorf nach Miami geflogen. Wow. Und sind dort auf ein Kreuzfahrtschiff gegangen, 14 Tage durch die Karibik. Mann! Es war traumhaft. Da strahlst du noch die Sonne von dir ab. Ja, ich habe also so viele tolle Sachen gesehen. Und ich möchte mich auf diesem Wege ganz herzlich bei meinem Lebensgefährten Heinz bedanken, der mich zu dieser Reise eingeladen hat. Mensch, da muss der Lebensgefährte Heinz aber richtig Kohle haben, oder? Er hat also sehr lange gespart und Was hat die Reise gekostet, weißt du das? Ja, pro Person so ungefähr 3000 Euro. Ja. Was war das Tollste, was du gesehen hast? Es war traumhaft, alles war schön. Also vom Flug angefangen, in Miami ausgecheckt, dann durch den Zoll. Wir haben also dreimal ESTA machen müssen. Das ist diese Einreisebestimmung. Und sind dann von MSC abgeholt worden, sind zum Schiff gebracht worden, haben dort eingecheckt. Wir hatten eine ganz tolle Innenkabine. Und Innenkabine heißt, dass man keinen Blick nach draußen hat. Richtig. Ne? Ist das schön? Am Anfang hatte ich nur ein bisschen Angst davor, aber ich muss sagen, es ging nach ein paar Nächten. Also wir haben dann nachts irgendwo ein kleines Lämpchen angelassen zur besseren Orientierung. Aber und tagsüber ist man wahrscheinlich eh an Deck. Ja, also wir haben die meiste Zeit sowieso außerhalb der Kabine verbracht. Es war einfach toll. Ich habe also die Möglichkeit gehabt, mit dem Kapitän zu sprechen. Mhm. Und war ein ganz tolles Schiff, die MSC Divina. Essen war gut? Bitte? Essen war gut? Ja, also wir haben einige Male Captain's Dinner gehabt. Mhm. Und also genauso wie man es im Fernsehen auch sieht mit Traumschiff. Ja. Wir sind in verschiedenen, auf verschiedenen Inseln an Land gegangen. Was war die schönste Insel? Kann man eigentlich gar nicht sagen. Wir waren auf den Caymans, wir waren in Ojorrios und Jamaika. Mhm. Es war also alles ganz toll, traumhaft. Bist du denn auch mal da ins Wasser gegangen, schwimmen? Ja, ja. Das ist toll, ne? Ja, also ja. Die Farben, die man so im Fernsehen sieht, ist genau identisch so, mhm, wie man es da sehen kann. Und du bist nicht seekrank geworden? Nein, da hatte ich auch Angst vor. Ich hatte mich also vorgesorgt mit Medikamenten, brauchte ich gar nicht. Man wurde nachts, wenn man im Bett lag, richtig schön in den Schlaf gewiegt, weil es doch ein bisschen geschaukelt hat. Allerdings nach der Reise, man hatte also so 3-4 Tage immer noch diesen schwankenden Gang. Ja, genau. Aber es war einfach traumhaft. Ist das nicht bei so Kreuzfahrten so, dass man, wenn man dann an verschiedenen Orten anhält, du hast verschiedene Inseln gerade genannt, dass man dann nicht denkt, ach Mann, jetzt hier ist es so toll, ich möchte nicht nur mal ein paar Stunden hier durchgeschleust werden, sondern würde am liebsten mal eine Woche jetzt hier bleiben? Nee, das hatte ich eigentlich nicht, weil ich zu Hause Kinder habe und Familie und da zieht es einen auch schon wieder nach Hause. Also von daher, man hat das alles genossen, man hat also alles so aufgenommen. Mhm. Man hat sehr viele Leute um sich gehabt, die sehr angenehm waren. Wir hatten also sehr viel Spaß. War das die erste Schiffsreise, die du gemacht hast? Ja. Ja. Es wird auch wahrscheinlich die einzige sein. Warum? Weil auf der anderen Seite war es sehr, sehr anstrengend. Was war anstrengend daran? Ich bin chronischer Schmerzpatient und ich habe seit vielen Jahren Fibromyalgie. Das ist so eine Art Weichteilrheuma und ja, ich habe also ständig Schmerzen, muss auch Medikamente dafür einnehmen und die also auch schon ziemlich unter Drogengesetz fallen. Mhm. Aber ach so, da hattest du Schwierigkeiten, die einzuführen in Amerika? Nee. Ich hatte mich also hier zu Hause über einen Hausarzt, habe ich mir das bescheinigen lassen. Ach so. Dann ging das ans Gesundheitsamt zum Bestätigen. Und mit dieser Bescheinigung habe ich überhaupt keine Probleme gehabt. Okay, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man so erkrankt ist, dass natürlich, wenn die Reise noch so schön ist, man ist in fremder Umgebung, es ist alles beschwerlicher und anstrengend halt. Ja, und vor allen Dingen, man glaubt ja gar nicht, so ein Schiff 333 Meter lang, da legt man ganz schöne weite Wege zurück, bis man da ist, wo man gerne hin möchte. Ja. Auf dem Schiff ist also ein Theater gewesen, da ist eine Spielbank drin gewesen, verschiedene Swimmingpools, jede Menge sportliche Dinge, die jüngere Leute auch machen konnten. Mhm. Es war einfach traumhaft. Also für dich ein ganz tolles Erlebnis. Ja. Und du bist deinem Freund, deinem Lebensgefährten sehr dankbar, dass er dir das geschenkt hat. Ja, und ich werde da lange, lange von zehren. Na super. Und sehr schön, dass du es uns erzählt hast, nach vielen traurigen Geschichten heute und traurigen Themen. Ja. Haben wir was Schönes gehört. Ja. Und ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken. Ich höre schon viele Jahre deine Sendung. Und ich wünsche dir für deine weitere Zukunft alles Liebe und sehr Gute. Sehr nett. Möchte gerne noch ein Autogramm haben. Machen wir. Wir rufen dich gleich zurück, Beate. Wunderbar. Alles Gute. Tschüss. Dich alles Liebe und Gute. Dankeschön. Tschüss. So, liebe Leute, das war's für heute und für diese Woche in der Technik. Dennis Eickmeier. Wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Dann auch wieder mit einer freien Themennacht. Und ich wünsche euch ein richtig schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao.